HR2 Kultur. Wissenswert. Der Sommer ist gekommen und die Zeit ist reif zum Kämpfen auf der Straße. Was kann ein armer Junge schon tun, außer in einer Rock'n'Roll-Band zu singen? Denn im schläfrigen London gibt es keinen Platz für einen Straßenkämpfer. Das singt Mick Jagger im Spätsommer 68. Die Rolling Stones erkennen die Zeichen der Zeit. Sie bedienen die Revolutionsromantik. Eine politische Festlegung verkneifen sie sich. Da geht's den Beatles nicht anders. We all wanna change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Wir alle wollen die Welt verändern, aber wenn du zerstören willst, dann kannst du nicht auf mich zählen. You Can Count Me Out singt John Lennon auf Revolution. Das ist die Single-Version. Auf dem weißen Album von 68 klingt es schon ein bisschen anders. Wenn man genau hinhört, dann ist da noch ein In. Also was nun? Kann man nun auf ihn zählen oder nicht, wenn es um revolutionäre Gewalt geht? John Lennon wusste es wohl selbst nicht so genau. Er sei sich unsicher gewesen, deshalb habe er beide Optionen offen gelassen, hat er später mal gesagt. Für viele radikale 68er sind die Beatles mit diesem Song erledigt. Zumal sie sich auch noch vom großen Vorsitzenden aus China distanzieren. Wenn ihr Bilder des Vorsitzenden Mao mit euch rumtragt, dann habt ihr sowieso keine Chance. Mit dieser Zeile entlarven sich die Beatles als Konterrevolutionäre. Vor allem natürlich bei den neuen Fans des großen Vorsitzenden. Bei vielen 68ern läuft Mao Zedong allmählich den Beatles und den Rolling Stones den Rang ab. Kulturrevolution, das heißt plötzlich nicht mehr Make Love Not War. Nein, Kulturrevolution, das ist die groß angelegte Umerziehung im Stil der Kommunistischen Partei der Volksrepublik China. Schon bald nach der anti-autoritären Revolte wenden sich viele 68er einer neuen Autorität zu, Mao Zedong. Sie schneiden sich die Haare kurz wie deutsche Proleten, nehmen keine Drogen mehr wie deutsche Proleten und hören maoistisch gesäuberte Peking-Opern statt westlicher Popmusik. Die gilt als dekadent mit ihrem widerlichen Personenkult. Aber nicht alle 68er stürzen sich in die maoistische Enthaltsamkeit. I like marijuana, you like marijuana, we like marijuana too. Ich will ein Hippie sein, will high werden und Marihuana rauchen. Mit diesem eher schlichten Song landet der New Yorker Sänger David Peel einen Hit in der sogenannten Gegenkultur. Diese Gegenkultur versammelt sich vom 25. bis zum 29. September 1968 bei den internationalen Essener Songtagen. Die Ruhrpottstadt wurde von einer Invasion heimgesucht. Ein buntes Völkchen aus 40.000 Hippies, Gammlern und Revoluzern strömte in die Stadt zum ersten großen Pop- und Liedermacherfestival der Bundesrepublik. 5 Tage lang traten in einem Mammutprogramm mit über 40 Konzerten und Veranstaltungen mehr als 200 Musiker und Musikerinnen auf. Für einen kurzen Augenblick verwandelte sich die Kruppstadt zum Mekka der internationalen Popkultur. So erinnert sich der Kritiker Christoph Wagner und betont die historische Dimension. Im Rückblick erscheinen die Songtage als wichtigstes Ereignis der 68er Zeit und als bedeutender Meilenstein der Pophistorie Deutschlands. Eine neue Zeitrechnung bricht auch für Werner Pieper an, Veteran und Chronist der westdeutschen Gegenkultur. Das Event sprengte den Horizont vieler. Für mich persönlich war es ein Rausch, ein Startblock. Zappa, The Fox, Tim Buckley, Family, Blossom Tooth, Alexis Corner, Guru Guru, Rolf Schwenter und ungezählte andere. Nächtliche Lagerfeuer-Sessions, 5 Tage quasi nonstop, umgeben von einer Meute, die all dies gierig aufsog. Naja, die Bürger Essens und die Medienmeute waren nicht in der Lage zu begreifen, was da vor sich ging. Einer aus dieser Medienmeute ist Ulrich Olshausen. Als Kritiker der FAZ hat Olshausen die Songtage beobachtet und er erinnert sich vor allem an die durchschlagende Politisierung der Musik. Es war natürlich ungeheuer politisiert. 68, das war also wirklich zentral 68, so die ganze Stimmung, weil die Macher dieses Konzerts, vor allem der Ulrich Kaiser, ganz auf die politischen Ausdruckswerte der Musik abgefahren war. Danach war nichts mehr wie vorher. Auf die Entwicklung von so größeren Festivals über viele Tage hinweg haben die Essener Songtage bestimmt einen Einfluss ausgeübt. Danach konnte niemand mehr so biedere kleine Festivals machen. Keine biederen Festivals mehr. Aber nicht alle haben sich dem Zwang zur Politisierung so unterworfen, wie man das erwartet hatte. Nehmen wir den Star des Festivals. Der Zappa hat da seine Musik gemacht. Die Texte hat da doch kaum jemand verstanden. Und so politisch war das einfach nicht. Der Zappa hat ein herrliches Bonmot da abgelassen in einem Interview. Das ist mir ewig in Erinnerung geblieben. Da hat ihn irgendjemand gefragt, was er mit dem vielen Geld macht, was er überall verdient. Und erwartet wurde da natürlich eine Antwort, dass er das, ich weiß nicht, irgendeinem Vietnam-Komitee spendet. Und seine Antwort war, I pay the musicians. Zappa bezahlt seine Musiker. Er stiftet zwar kein Geld für Vietnam-Komitees, aber Frank Zappa stiftet an. In Prag hören ein paar Leute diesen Song. Plastic People. Frank Zappa spottet über die Plastikmenschen, die ferngesteuerten Marionetten der amerikanischen Konsumgesellschaft. Und Zappas Plastic People inspirieren ein paar junge Leute am anderen Ende der Welt. Also auch am politisch anderen Ende der Welt. In Prag hören sie den Zappa-Song, gründen eine Band und nennen sich The Plastic People of the Universe. The Plastic People of the Universe. Im tschechischen Underground entsteht die Band im September 68 und im tschechischen Underground sollte sie auch die meiste Zeit bleiben. Denn im real existierenden Sozialismus der CSSR ist kein Platz für Bands mit Zweifeln am real existierenden Sozialismus. Zumindest nicht seit der Niederschlagung des sogenannten Prager Frühlings mit Hilfe sowjetischer Panzer im August 68. Eine Spätfolge in der Tschechoslowakei. 1976 werden The Plastic People of the Universe verhaftet und diese Verhaftung ist ein Auslöser der Bewegung Charta 77. Ob Prag oder Paris, Essen oder Detroit, 1968 ist das Jahr, in dem du dich entscheiden musst. Willst du das Problem sein oder die Lösung? Brothers and sisters, the time has come for each and every one of you to decide whether you are going to be the problem or whether you are going to be the solution. That's right. Willst du das Problem sein oder die Lösung? Mit dieser Frage beginnt eines der bahnbrechenden 68er-Alben. Der Philosoph Klaus Teweleit vergleicht das Album der Detroiter Band MC5 mit den wichtigen Platten der Beatles und der Jimi Hendrix Experience. Mit Sgt. Pepper's und Electric Ladyland wird die Studiotechnik so dominant, dass viele Stücke auf der Bühne live für die Gruppen nicht mehr spielbar sind. Playback? Wer diese Unverschämtheit besessen hätte, wäre 1968 gelyncht worden. 5 Tage nach dem Erscheinen von Ladyland nehmen MC5 am 30. 31. Oktober 68 in Detroit Kick Out the Jams auf. Live, der erste Schritt in Richtung Punk. Das letzte Stück auf der Platte ist aber ein Sun Ra-Titel, Starship. Länge 8 Minuten 26. Synthesizer. Drogenmusik oder Weltraummusik. Alle Musiker scheinen irgendwie unterwegs auf Spaceships, wenn nicht gerade in Indien. Kick out the jams, brothers and sisters! Ein Schritt in Richtung Punk, sagt Klaus Teweleit über Kick Out the Jams. MC5, das steht für Motor City 5. Die Band kommt aus der Automobilstadt Detroit und hat wenig am Hut mit Flower Power Romantik. Bei den MC5 stehen die Zeichen auf Konfrontation. Sie verkörpern das dystopische Gegenmodell zu den utopischen Entwürfen der Hippies. Tatsächlich werden die Utopien des Summer of Love 1969 auf die ein oder andere Bewährungsprobe gestellt. Wir tanzen auf den Straßen, wir brauchen eine Revolution, wir sind die Freiwilligen von Amerika. Volunteers of America. Freiwillige für ein besseres Amerika, nicht das hässliche Amerika mit seinem schmutzigen Krieg in Vietnam. Mit Volunteers beginnen Jefferson Airplane ihren Auftritt beim Woodstock Festival im August 1969. Was zwei Jahre vorher beim Monterey Festival beginnt, das erreicht in Woodstock seinen Höhepunkt. Eine 500.000 Menschen pilgert auf eine Wiese bei New York und sieht die besten Bands der Welt. Sly and the Family Stone und The Who, Janis Joplin und Crosby, Stills, Nash & Young und. Und am Ende zerpflückt Jimi Hendrix die amerikanische Nationalhymne. Dieses Festival sollte in die Geschichte eingehen als Three Days of Love and Peace. Aber es waren nicht nur drei Tage Liebe und Frieden. Auch in Woodstock gab es Tote und spätestens mit dem Woodstock Festival wird deutlich, wie viel Geld man verdienen kann mit dieser neuen Gegenkultur. Der Film zum Festival wird ein Kinohit, das Dreifach-Live-Album steht in den 70er Jahren in jeder Wohngemeinschaft. Das Woodstock Festival steigt vom 15. bis zum 17. August. Genau eine Woche vorher steigt in Hollywood eine ganz andere Party. In einer Nobelvilla in Beverly Hills werden in der Nacht vom 8. zum 9. August 5 Menschen auf grausame Art dahingemetzelt. Unter den Opfern ist die Schauspielerin Sharon Tate, hochschwanger von ihrem Ehemann, dem Regisseur Roman Polanski. Das Massaker am Cielo Drive ist der Höhepunkt einer Serie von Gewalttaten unter der Regie von Charles Manson. Der selbsternannte Jesus auf Erden lässt sich von Beatles-Songs wie Helter Skelter oder Piggies zu seinen Exzessen inspirieren. Eine ihm ergebene Family folgt Manson auf seinen Gewalttrips. Und dieser Manson hat berühmte Freunde in der Popszene. Mitglieder seiner Family wohnen zeitweise bei Dennis Wilson von den Beach Boys. Ein Song von Manson schafft es sogar auf ein Beach Boys-Album. Der Massenmörder als Popstar. Mit dem Blutbad von Hollywood kommen zum ersten Mal die Abgründe der Hippie-Bewegung ans Tageslicht. Und das sogenannte Establishment fühlt sich bestätigt in seiner Abscheu vor dieser neuen Gegenkultur, in seinem erbitterten Kampf gegen dieses 68. So enden die 60er Jahre blutig. Die Aufbruchsstimmung aus dem Summer of Love ist dahin. In der Gegenkultur setzt die große Entmischung ein. Die einen gründen Kaderparteien, die anderen tauchen ab im Drogenuntergrund, wieder andere handeln mit den Devotionalien der Subkultur und einige wenige ziehen in den bewaffneten Kampf. Die große Mehrheit aber kauft sich weiterhin ihre Rolling Stones-Platten, raucht ab und zu einen Joint, mit inhalieren oder auch ohne, und begibt sich auf den langen Marsch durch die Institutionen. Arnold Lane had a strange hobby. Auf die Frage, was sie denn erreicht haben, dürften viele 68er Joe Boyd zustimmen. Dieser Joe Boyd war einer der wichtigsten Musikproduzenten der 60er Jahre und hat unter anderem Pink Floyd entdeckt. Aber war er eigentlich ein echter Hippie? Well, I was a kind of token hippie, you know. I used to wear coat and tie to this psychedelic club. Ich war so eine Art Scheinhippie. In diesem psychedelischen Club habe ich immer Jackett und Krawatte getragen. Andererseits zog ich dann ein Blumenhemd zu einem Geschäftstreffen an. Ich mochte es immer ein bisschen konträr zu sein. Ich war wohl nie ein kompletter Hippie, aber ich verehre noch immer die Ideale dieser Zeit. Und was immer wieder schön ist, wenn Politiker von der Rechten über die 60er reden, dann wirken sie sehr zornig. Also haben wir wohl doch etwas richtig gemacht. Talk about the 60s. They look very angry. So I assume we must have been doing something right. Sie haben einiges richtig gemacht, die 68er. Aber vielleicht betonen sie das manchmal ein bisschen zu sehr und zu oft. Und das geht dann gerade den Jüngeren schon mal auf die Nerven. Davon weiß Peter Licht, ein Lied zu singen. Ihr lieben 68er, ihr lieben 68er, ihr lieben 68er, danke für alles. Ihr dürft gehen. Ihr lieben 68er, ihr lieben 68er, jedes Bündchen marschiert durch ein Institutionchen. HR2 Kultur. Wissenswert. Von Montag bis Freitag um 8:30 Uhr.